Das Podcast-Versuchslabor. So, hallo zusammen. Die Folge 66 vom Podcast-Versuchslabor. Ja, nachdem es nun doch die ein oder andere kurz dazwischen Episode gab, also kurz dazwischen geblubbert, habe ich mich jetzt die Tage getroffen mit dem Holger, das ist mein Bassist und der zweite oder auch erste Sänger oder Mitsänger, wie immer man das auch sagen möchte, bei den Soulmen. Also aufgrund der körperlichen Voraussetzungen bin ich Jake und er ist Elwood. Ja, so vielleicht, wer schon mal so ein Video von uns gesehen hat auf YouTube, kann sich vorstellen, um wen es geht. Ja, wir haben uns getroffen im Biergarten Alter Wirt vor der Probe mit den Soulmen. Also wir arbeiten ja alle bei demselben Arbeitgeber und ein kleines Telefonat hat dazu geführt, dass wir festgestellt haben, dass wir eigentlich vielleicht doch schon ein Stündchen früher Schluss machen und uns vorab nochmal ein bisschen besprechen. Und ich hatte das Zoom H1 dabei, das habe ich ja immer dabei. Hab das mal mit auf den Tisch gestellt. Ja, leider muss ich sagen, bei der Aufnahme hört man meinen fast einzigen tatsächlich großen Kritikpunkt an dem Zoom H1 und das ist die Geräuschempfindlichkeit, wenn du irgendwie ans Gehäuse kommst oder aber wenn du, ich habe es auf so einem kleinen Stativ gehabt, was du so für die Fotokameras auch hast. Auch da, wenn du irgendwie an das Stativ rankommst oder selbst, wir waren halt im Biergarten, da war ein ziemlich, sag ich mal, nicht so stabiler Holztisch, wenn man irgendwo auf dem Tisch irgendwo Glas abgestellt hat oder Schlüssel oder mal drauf geklopft hat oder unten mit den Füßen gegengekommen ist, das hört man immer bei dem H1 dann leider. Jetzt habe ich das trotzdem noch durch Auphonic mal gejagt, in der Hoffnung, es wird besser. Ich meine, aber die Klopfgeräusche kriegt Auphonic natürlich auch nicht weg. Also zumindest Auphonic, so wie ich es bediene, nicht. Aber ich wollte es auch irgendwie nicht wegschmeißen jetzt, das Pfeil. Ich fand die Unterhaltung nett und ja, gut, ihr kennt das. Also wen es jetzt so richtig arg stört und wer jetzt überhaupt gar keinen Spaß dran hat, so einfach vorspulen. Die nächste Folge kommt bestimmt und ja, hört einen von den ganz vielen tollen anderen Podcasts, die hoffentlich in eurem Player irgendwo noch rumliegen. In dem Sinne, ich verabschiede mich schon mal mit dem üblichen Servus und passt auf euch auf, der Klaus. Und jetzt hören wir mal rein. Läuft das schon? Wieso läuft das? Ah, da können wir mal laufen lassen. Hier, schau. Hallo? Es ist nachgefragt. Hallo? Ist das an? Kommt da ein Ton? Hallo? Jede Menge. Im Fernsehen muss es immer pfeifen. Ja, genau. Film. Hallo? Aber das kann man ja rausschneiden. Das kann man alles rausschneiden. Es ist ja nach dir gefragt worden, explizit. Ich weiß. Ja. Ich hab mal ein bisschen gesurft, reingehört, aber... Ja, siehst du? Aber diesen Teil habe ich nicht gefunden, irgendwie. Aber im Feedback war irgendwas. Ach so, das war ja auch fernmündlich über ach ohne so. Aufnahme. Aber irgendwo war schriftlich noch was hier zum Card-Event. So. Naja. Probe. Was proben wir? Wir proben jetzt erstmal das Heben von Biergläsern, oder? Genau. Mit Socializing. Also wir müssen erstmal. Wir zitieren alle her und sagen, jetzt machen wir erstmal eine kleine Kennenlernrunde. Vorsicht. Hallo, ich bin der. Genau, ich bin der Holger. Ich bin der Holger. Ich spiele Bass. Ich spiele Bass. Und manchmal besser. Aber zur Not. Zur Not. Auch Gitarre. Gitarre. Mandoline. Ukulele. Ich habe meine Ukulele wieder gefunden. Okay. Ja, da habe ich mir gleich mal nochmal angeguckt, wie man die stimmt. Weil das wusste ich nämlich auch nicht mehr. Ja, genau. Ja. Und so eine Grifftabelle. Habe ich cool, mir aus dem Netz gezogen. Rein, dass du die Akkorde hast und dann... Ja. Mehr brauchen wir nicht. Natürlich den Klassiker erstmal, ne? Over the Rainbow. Genau. Oh, da werden die Schnitzel geklopft da, hörst du das? Oder? Ja, oder der Azubi. Oder der Azubi hat sie nicht genommen. Ja. Naja. Wahrscheinlich kriegen wir gar kein Bier, bevor die Probe anfängt. Das könnte sein. Hast du das denn jetzt irgendwo kund? Nee, das heute nicht. Ah, doch. Okay. Und das auch. Das mit dem Rest kann man anfangen. Das ist wie das schön, wie das gegen das Licht schön glänzt. Ja. Das ist ja, das ist schon wie immer eine Paulaner-Werbung. Das ist unvergleichlich. Genau. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Was ist letzter Preis? Das ist cool, bei meinem Autoverkauf habe ich ja die verschiedenen rumänischen, also ich habe es, keine zwei Minuten war die Anzeige online, kam, war einfach mal das Handy blockiert. SMS oder? Gemerkt, alles, oder? Also war alles. Einfach tot. Und dann habe ich gemerkt, dass das eigentlich 8 Anrufe waren, die gleichzeitig reinkamen. Und dann SMS, immer 040. 040 ist? Rumänien. Rumänien, also 0. Ich glaube 3-6 oder so ist Polen. Also irgendwie, das sind die Hauptländer. Und dann immer so das SMS, du sagen, letzte Preis. Minimum letzte Preis. Letzte Preis. Das war die Ehrenurkunde bei den Bundesjugendspielen. Genau. 1900. Ein paar gequetschte. Gentlemen, ja, jetzt geht los. Ich hätte gern ein helles. Gerne. Das gleiche. Das gleiche oder ein eigenes? Das war nee, ein eigenes. Ist ähnlich. Oder zwei Strohhelme? Ich trinke mit. Liebe Grüße, gell? Ja, ist ähnliches. Gemacht. Ja. So, hier haben die Bedienungen noch Humor in München, ne? Ja. In den darum Outskirts, ist ja das die Outskirts Welt von München. Im Speckgürtel. Darum ist ja das die Weltstadt mit Herd. Speckknödelgürtel. Ja, ich mach die aus, dass das dampft ja hier überall und, da den Leuten jetzt essen. Und da drin. Da wird geklatscht. Da gibt's dann. Ist ja heute ein Schnitzeltag. Am Ende ist heute Schnitzeltag. Wahrscheinlich heute Schnitzel, ja. Das kleine Kalb, das unschuldig reinblickte auf der Weide und sagte, nein, du kommst heute in den Speckgürtel. Frisch geschächtet. Als Biergarten. So. Ja, die Stimmung passt und wir haben noch nicht mal ein Bier getrunken. Das ist Luft im Büro, oder? Die macht auch so ein bisschen Malle im Hirn. Echt, du. Ich glaube, das kommt vom Teppichboden, vom Kleber, von Teppichfliesen. Kleber. Ich habe einen Fachbereich. Mensch, der reicht mal auf. Mit solch schlüpfrigen Anfragen. Ist das hier ein Fachkonzept oder ein Antrag? Oder einfach nur Ausdruck, so mal, dass sie eigentlich überhaupt keine Ahnung haben. Nichts Besseres zu tun gehabt, oder wie? Was geht, was sie wollen und was ich zu leisten imstande bin. Das ist cool, der hat den, also der ist ja ganz okay, der hat halt ein sehr starkes Hörproblem. Also er hat irgendwie so ein riesen fette Hörgerät. Okay. Und auch noch einen Sender, also einen Remote-Sender. Ach, hier, wie die zum Reinsprechen, ja, sprechen sie hier rein. Seine Chefin wartet bei dir und er hat gesagt, ja, bitte da reinsprechen. Da saß man in der Besprechung und jeder immer, nimm du den Ball. Okay, also. Herr Müller-Lüdenscheid, kannst du mich hören? Da hat er aufgesprochen. Ja, hier, so ein, wie heißen die Dinger denn? Besser. Ah, jetzt geht's los. Und der. Dankeschön. Gerne. Essen kommt auch gleich. Dankeschön. Ja, hatten wir schon was bestimmt? die armen Kälber, die da drinnen flach geklopft werden. Vielleicht kann man da sowas Schwein. Haben. Schwein. Ein Schwein. Dann ist es aber nur Wiener Art. Also, Prost. Also, nichts für ungut, gell? Boing. Herrlich. So, herrlich. nochmal genau diesen Glanz, den meine ich. Könnte mit die... Es ist uncomparable. Könnte mit die beste Gelegenheit, nicht Gelegenheit, Idee gewesen sein. Jetzt hier noch schnell eine Besprechung zu machen. Ein bisschen stilllegen. Ja, muss ich auch. Warte mal, werde ich aber gleich hier... Und jetzt noch die Sonne verknüpfen als Gegenlichtaufnahme noch so richtig. Oh. Ja, schau, hä? Boah, das ist natürlich auch locker Samsung-Qualität. Locker aus der Hüfte, ja. Da komme ich mit Vico nicht mit meinem französischen, wie französisch-chinesischen Stand-up, oder wie heißt mit meinem Stand-up-Comedy-Handy. So, da brauchen wir nur das kleine Wort läuft zu schreiben und dann kann man es wegtwittern. Das lebe der Kompromiss, gell? Ja. Ah, haben wir gespielt auf dem Hänger. Ah, das hast du mir schon gezeigt. Hängers, dem, ja. Der Trailer-Gig. Aber gut, das ist ja... Bist du jetzt aufgeräumt, ne? Ja, ja. Du musst dich halt dran gewöhnen, dass du 8 Meter Abstand... Rangierabstand. zwischen den Akkorden. Aber der Sound, Mensch, der war richtig cool. Ich hier, ein Verstärker hinter mir, der hat mich voll auf den Monitor hochgezogen. Und zwar auf alle vier Monitore. Damit du dich auch hörst, gescheit. Ja, auf alle vier. Ich bin das gar nicht gewohnt. Ja. Ich sage, danke, also, aber ist okay. Ja, und, der da hinten, der muss sich doch hören. Ich mag mich nicht selber hören beim Spiel. Ich weiß, wie schlimm es ist. Ja, ich habe hier meinen Verstärker hinter mir, aber der hat voll die Monitore. Und dann habe ich gesagt, du, das ist gut. Aber, und dann hat er hier auf alle Monitoren. Am Schluss wurde es irgendwie immer lauter. Und dann dachte ich, ja, was ist jetzt los? War das ein Sommerfest? Das war dieses Truck-Festival. Truck-Festival, genau. Aber am Schluss vom Gig, ich meine, ich weiß nicht, aber... Es ist immer lauter geworden. Ja. Da gibt jeder dann noch mehr Gas und ich höre es auch an der Sängerin, die, wenn die dann warm ist, gegen Ende des Abends knallt, haut die da rein, da habe ich echt, geht über die Schmerzschwelle. Also der Monitor bleibt, aber auf einmal habe ich Schmerzen im Ohr. Ja. Und dann gibt die Gas. Hat hier ein gut ausgeprägtes Organ. Ja, ja. Hey, also. Oh, das schmeckt aber schon wieder. Ich muss halt jetzt runterstürzen. Das geht nicht anders. Du wirst ja kennenlernen spätestens. Aber habe ich sowieso noch. Noch ein zweites noch vielleicht. Ja, kann ja noch eins. Nö, noch Fragen. Das verdunstet. Einen Anschlag. Kommt die auch? Ja, ja. Habe ich einen Anschlag vor. Also, ich hätte ja gern, dass alle so ein bisschen spielen. Ja, machen wir Layda und Sally oder so. Mach ich mit. Ja, genau. Danke, genau. Das wollte ich. Ich habe da mal eine Setlist. Ich habe schon eine Setlist vorbereitet. Ist das schön. Ja. Setlist-Helper. Da wacke ich auf jedem Handy jedes Set. Da bin ich im Urlaub. Die brauche ich auch mal, die App. PNG heißt Park and Groove, ohne Shoshi. Ohne Shoshi. Ist der eine, den du im Hänger ganz links gesehen hast, der Lead-Gitarrist. Ah, okay. Der ohne, ohne Shoshi. Ja, ja. Shoshi kann aus irgendeinem Grund nicht. Ah ja, da könnte ich ja einspringen. Ja, genau. Oh. Und jetzt habe ich in meinem Urlaub einfach mal 42 eine kleine Wunschliste zum Geburtstag. Songs ausgesucht, die ich sage, könnten wir auch ohne Shoshi spielen. Also erstmal von der Band her. Und dann habe ich noch ein paar, die praktisch so so irgendwie Gassenhauer. Ja. Wo jeder mitspielen kann. Wo du zum Beispiel mitspielen kannst. Ja. Und auch solltest vielleicht, weil es halt cool ist. Ich bin ja da und du weißt, ich langweile mich relativ schnell. Und wenn ich dann spielen kann, ist das natürlich immer schon mal gut, um mich länger da zu halten. Ne? Genau. Du bist übrigens, die Einladung gilt für die ganze Mannschaft. Mit Familie. Yes. Ja, okay, frage ich mal. Genau. Wir sind halt ab 18 Uhr bis Anschlag. Also der Wirt sagt, je nachdem, wie deine Leute so drauf sind, aber wir sind auf jeden Fall länger da. Bis Anschlag oder fast leer? Genau. Also irgendwie 3-4. Wo seid ihr? In der Kneipe oder was? Oder Im Musikclub Aschern. Ah, okay. Das ist ein richtiger Musikclub. Das ist eine schöne Bühne. Oh. Das ist eine richtig schöne Veranstaltung. Also ein Location, eigentlich für Konzerte, der hat ständige Auftritte da. Und dann halt mit Buffet und... Ja. Also das wird richtig cool, wenn wir das so musikmäßig alles durchziehen können. Es soll ja jetzt nicht jeder einen ganzen Abend spielen, vor allem wenn er will. Ich würde auch einen ganzen Abend spielen. Ich hab bloß Stress, weil die Marion sagt immer... Boah, du musst ja tanzen wahrscheinlich, ne? Mit deiner Frau, oder? Du kannst ja nicht so ohne... Ja, vielleicht. Wirst du nicht drum rumkommen. Ja, ja, aber ich habe ja keine Hochzeit. Also, ja, vielleicht mal so ein, zweimal. So. Aber sie hat schon gesagt und sie hat sich schon richtig erkannt, oh, du musst die ganze Zeit das Spiel. Ja. Sie ist jetzt alleine da. Ja, okay. Nachher darfst du keine Musiker mehr einladen zu deinem Festen, weil du immer nur spielst. Aber... Immerhin sind es ja auch alles ihre, also fast alle Leute und Bekannte, Familie. Ja gut, Freunde. Ich meine, die Soulman und Woman kennt sie ja nur auch alle schon mittlerweile. Ja. Und das sind vom Volleyball damals, von Nachbarn, die ganze Familie. Irgendwie sind wir gerade bei 115 Leuten. Oh. Schwierig dann zu sagen. Gut, aber du weißt nie, ob wirklich alle kommen. Meistens sagen ich schätze doch. Mal 80, 90. Wenn dann so, weil das auch schon viel ist. Wenn so 70% kommen von denen, wo du einlädst, so rechne ich immer. Genau. Wir haben jetzt auch nicht die Riesenübung. Also eigentlich haben wir das letzte Mal vor 10 Jahren gefeiert. Insofern darf das schon mal wieder sein. Wolltest du noch eine Generalprobe machen vorher? Ja, genau. Also ich, da du ja auch musikalisch in den Keyplayern gehen. Habe ich gedacht an dem Abend, an der Woche vorher. Nee, also das wäre schon cool, ja genau. Also ja genau, zurück zu sein. Also das sind die Singer, die können wir praktisch, die können wir überhaupt spielen ohne ihn, weil das nicht so essentiell ist. Rock'n'Roll ist King von ILO, das spielen wir, das ist glaube ich nicht so wichtig. Da sind kaum Solos drin. Dixieland and the Line brauchen wir nicht machen. C'est la vie ist so ein zum Beispiel, was jederzeit mitmachen könnt. Ja, Solo kann man eigentlich immer spielen, wenn man ungefähr die Tonart weiß. Letztendlich. Ja, natürlich, du kannst alle spielen. Ja. Aber das quasi welche, wo man einfach ohne groß... Aber Country Roads kenne ich nicht. Wie geht es? Nee, das ist Almost. Almost. Almost. Nein, das spielen wir auch nicht. Das war jetzt nur eigentlich eine Liste, wo man erstmal ohne Joshi spielen könnte. Ja. Und vielleicht machen wir einen Teil dann mit der Band. Ja. Und dann kommst du hoch und dann machen wir die Abräume. Ja, cool. Loose Weight Shoes. Oh ja. Spielen wir, das ist schneller. Ja. Das brauchen wir nicht unbedingt. One for the money, two for the show. Have you ever seen the rain? Könnten wir zusammen machen. I wanna know, have you ever seen the rain? Proud Mary könnten wir zusammen machen. Oh ja, langsam anfangen und dann, aber dann geht sie ab, die Ludwig. Take it easy brauchen wir nicht. Take it easy. Ist das von Truckstop das oder was? Nee. Von den Eagles. Eagles, ja. Okay. Haben wir schön dreistimmig hier. Take it easy, take it easy. Dann don't let the sound of Whiskey in the Jar, das ist dann die, ich weiß nicht, ob das Flöte? Ja, das wäre die Flötennummer. Flötentöte? Full Stop the Rain, CCR haben wir drin. Lay Down Sally haben wir drin. Oh, ja, das mag ich ja sehr, sehr gerne. Und dann zum Beispiel die rockigen können wir auch. Lowdive, CCR. Sharp Dressed Man. Sharp Dressed Man, Walk of Life. Dire Straits, Bad Moon Rising. Tash, Tulsa Time. Ja. Och, da kommen wir bestimmt zusammen. Ja, Pause 2 ist auch ein schönes Lied. Pause ist super. Pause 2, das ist mal immer gern. Da kommt, das ist praktisch dann El Paso von Marty Robinson. Ja, da höre ich mich rein. Nee. Out in the West Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Oh! So richtiger, so richtig. Was ist denn das? Tex-Mex. Tex-Mex-Schlager. Ja, so Rex Gildo. Fiesta, Fiesta Mexicana. Heute Abend feiern wir eine. So primitiv. Und der ist richtige Story, also der erzählt ja Geschichten. Ja, das ist. Und am Schluss stirbt er in ihren Armen und so. Oh. Ooh, I just die in your arms tonight. Myself, something you said. Ja, das wäre cool, ja. Das wäre cool. Fertig. Sollten wir mal sowas machen. Oh. Das musst du jetzt. Und nach dem Tag. Ja. Da habe ich. Kommt da. Chattahoochee. Schlüpfelknödel. Chattahoochee haben wir gespielt am Samstag. Was? Habt ihr gespielt? Chattahoochee von Alan Jackson. Auf jeden Fall irgendwie, es ist ziemlich kompliziert mit den Breaks. Und ich. Yes, yes. Yes, we can. Nee, wir trinken erstmal nur. voller Bock. Ja. 10 Vorspeisen. Genau, 10 Vorspeisen. 10 Vorspeisen. Ja, erstmal. Gefällt mir gut. Und dann hier Chet Ehuji haben wir halt durchgespielt. Das war im letzten Set. Ja. Und die Sandra ist gefahren. Ja. Eigentlich fahre ich immer. Und das ist immer schön. Und sie ist gefahren. Und ich gesagt, okay, da gibt es einen Whisky-Cola. Whisky-Cola? Hat der Ding spendiert und dann noch eine Radler und noch ein Bier. Und dann im letzten Set bei Chet Ehuji war das dann irgendwie mit den Breaks schwieriger wie sonst. War das schwieriger wie sonst. Ja, das kann, dann, die, oha. Die Breaks fliegen dann so vorbei an einem, ne? Man steht so, ja, man steht so auf der Bühne und denkt. Kommt das, und dann kommt das Solo und dann noch ein Break. Ach, da wäre der Break gewesen. Ja, schön, wenn der kommt. Ist der gut. Und ich spiele da schön mein Ding runter und die spielen was für die andere. Oho. Oho, aha. Claudia hat dann versucht, wieder uns zu vereinen. Ja. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Was war das im Mitteltag? Das ist nochmal. Und dann hat der Gottfried aus Mitleid hat er das Stück beendet. Dann. Ja, abrupt. Gottfried ist der Schlagzeuger, oder ja, was? Ja. Ja, gut. Die sind ja prädestiniert. Genau, so der muss dann. Der hat dann die Note, die Reißen hier eingezogen. Mit irgendeinem willkürlichen Break hat er dann gesagt, dieses Stück endet hier. So. Sonst kommen wir aus der Nummer nie wieder raus. Genau. Es ist, ja, wir sind, ist schon manchmal schwierig reinzukommen, aber raus noch schwieriger. Ja, Alter wird München. Da haben wir schon gespielt. Ja, ja, so sieht es nämlich mal aus. Wir gehen ja nur in Kneipen, wo wir schon gespielt haben. Ja, ja. Besser ist. Und genau, auf dieser Veranstaltung, also auf diesem Trucker-Ding, kommt einer her und sagt, also erste Einmarsch dort, hey, du bist doch bei Soul, Mann. Ehrlich? Ja. Ich sage, ja, ah, nee. aber wie woher jetzt? Muss Inning. Muss Inning. Ah, Muss Inning, ja, habe ich schon gehört. Muss Inning. Ach ja, genau. Hautner-Festival. Hautner. War einer da. Aber das ist irgendwo doch auch cool, wenn man ehrlich ist, oder? Also ich bin da immer ganz berührt dann, wenn da einer so... Ja, ja, das ist schon ein bisschen viel. Und dann haben wir festgestellt, mit der anderen Band Rockstocks, die Claudia, die ist ja auch schon seit 20 Jahren da unterwegs, überall. Ja, du, die macht ja immer. Kennt sich alles. Genau, jeder kennt die. Ja. Ja, ja, der Ding, der, ich weiß gar nicht. Hast du schon mit dem, der macht doch jetzt das und das und dann, ja. Und der Bassist, der hat sich mal da, der hat mal da mitgespielt. Ja, nicht bei Parkhof, nee, auch nicht bei Delta Line, sondern bei Wells Fargo. Okay, das ist die quasi die vorletzte Umbenennung. Ja. Das ist die Cloud. Die Band-Bubble. Die Speckgürtel-Cloud, wo jeder Speckknödel-Cloud mit jedem Gürtel irgendwie was hatte. Musikalisch angebandelt. Ja, ja. So. Und so entstehen eigentlich auch die so quasi, ja, der hört auf. Ich habe gehört, der hört auf und geht da was. Ja. Da kommt man dann rein. Ah, jetzt geht's weiter. Oh nee, das ist zu gesund. Preiselbeeren zum Bier. Obwohl heutzutage geht das ja alles, ne? Mit Preiselbeeren im Bier nennt sich dann Craftbier, oder? Haben wir uns selbst überlegt. Jo. Prost. Prost. Lass mal du sagen. Dankeschön. Öffne dein Haar und sag du zu mir. Ja, nichts mehr mit öffne dein Haar. Du bist Katze. Seit irgendwann, oder? Ja, für Nürnberg. Für Nürnberg. Da. Ja, ja. Weil ich dachte irgendwas. Bisschen ordentlich mal daherkommen, ne? Will die schon hier fett mit der Kamera, mit der HD drauf halten? Ja, ja. Bisschen ansatzweise rasieren. Nee, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber da hat auch der Gottfried seinen Spätzle, keine Ahnung. Ja. Das eine Kamera hat er da hingestellt, mit der anderen ist er ständig so rumgelaufen. Und ich habe dann so ein Talent, So quasi so konzentriert schauen. So. Das, beschreiben Sie diesen Gesichtsausdruck. Genau, die Unterlippe hängt leicht runter. Wenn der Ablauf des Songs sich als doch komplexer herausstellt, ja, als in der letzten Probe. Dann kommt die Zunge, die spielt dann mit. Ja, das ist, ja, das mache ich wirklich. Weil irgendwie ich habe da mal bei einem Schlagzeuger gesehen, da fand ich das schon gefährlich, wenn der dann irgendwie sich davon abbeißt. Ich hab's auch so veranlagt, ich hab mir eine Zunge gemacht. Ja. Benny auch. Ja. Ja. Wenn der zu Gange ist irgendwie. Ich habe manchmal eher das Problem, wenn mich Songs langweilen, dass ich wirklich überhaupt nicht mehr nachdenke. Ich schrub die runter, ja, und bin dann ganz woanders und dann weiß ich nicht mehr, haben wir jetzt schon, sind wir jetzt schon am Ende oder muss ich noch was singen oder? Ja, genau, das ist halt. Da spielen wir noch ein Solo, mal gucken, ach, wir noch hier, ja, irgendwie passen. Genau, und das ist halt dann die Band, es ist eigentlich scheißegal. Ja, ja. Wenn der sein Solo spielt, dann spielt das, wenn du es nicht spielst, dann singst du halt irgendwas. Das macht das halt nachher. Ja, ja. Und wenn das halt in einer anderen Tonart. Ja, bei Tonarten ist es schwierig dann. Mir halt kreativ. Naiv. Naiv. Naives Tonartwechsel. Die nächste. So. Ja, aber ja, da müssen wir auch noch einiges, also nicht wir jetzt, sondern auch, aber vor allem die anderen, weißt du, ein bisschen spontan die Abläufe waren. Ein bisschen mehr, so, ein bisschen mehr Machteile einbauen. Ja, genau, ein bisschen mehr Musik machen und nicht nur genau. Jetzt stopp, sondern mal so, ach, jetzt komm, lass mal laufen. Ne? Da haben wir hier den der Dings, der baut diese Leadsheets. Ja. Und das ist dann praktisch die Bibel. Also hier irgendwie. Die 10 Gebote. Der macht sich die Arbeit und haut sich diese PDFs da komplett rein. Ja. Mit scheiß komplizierten Word-Formular. Oh Mann, jetzt ist das Handy jetzt am Ende. Das sind halt die Abläufe. Ah, zack, ja, da ist das Solo und dann ist Schluss. Und dann ist aber Ende. Dann habe ich ja gesagt, ja, wenn jetzt Stimmung gut ist, dann hauen wir halt nochmal einen Chorus und ein Dings ran. Der vergisst ständig die SIM-Karte. Aber das ist schwierig. Ja, ja, ja, da bist du fest. Dann musst du dann da durch, so. Ja, ja, ja. Aber das ist schade. Sind wir im Blauen oder im Grünen? Schön. Weil das Coole ist, farbig unterlegt. Das Coole ist, Chorus und Vers. Ja. Verse. Ja. Da hat jeder eine eigene Vorstellung. Und dann auch noch Pfeilchen seine, oben drüber. Was? Ja, hab ich gemacht. Ach so. Da muss, weil das ist immer so verzogenes Timing. Also laid back. Habe ich mich notiert, wo die 1 ist. Also, dass ich dass du wieder reinkützt. You can't do that, because I only want to sue. Irgendwie so. Ja. Als rein kleinen Reminder, wenn ich es tue. Natürlich ist das dann irgendwie zum Ablässen zu spät, aber. Aber du hast es wenigstens versucht. Hab ich ab. Ja, und der verwechselt grundsätzlich gern Chorus und Verse. Was heißt verwechselt? Wir haben halt eine andere Interpretation. Ach so. Ist ja oft nicht so irgendwie eindeutig. Ja, es das heißt doch Strophe und Refrain eigentlich. Ja. Aber welches ist jetzt bei dem Lied die Strophe und welches der Refrain? Chorus ist der Refrain im Englischen. Ja. Und der Strophe? Bezeichnet es halt umgekehrt. Ja. Da sagen wir, ja, waren wir am letzten Chorus, gehen wir rein. Aber nee, jeder woanders. Naja. Letzten Chorus gehen wir rein und dann kommt der Gitarrist wieder ins Schlingern mit seinem Effektboard. In welchen Chorus soll ich jetzt reingehen? Ich hab doch alle Kabel gesteckt. Ich habe gestern meinen Bass gesucht, konzentriert gesucht. Aber nachdem ich ihn nicht gefunden habe, muss er hier sein, im Proberaum. Das wäre sehr günstig. Ich hoffe. Ja, das wäre jetzt wieder. Mit riesen Mischpult, alles anschleppen, Kabelkisten. Was? Ach so, was? Ja, bin mal gespannt. Man soll ja da nichts übers Knie brechen. Letztes Mal war es ja. Probe habe ich die E-Gitarre vergessen. Ich dachte echt, die war B ist mein Proberaum. Scheiße. Da wollten wir die CC Top Nummer üben mit der Akustikgitarre. Das ist ja mehr so. Eher nicht. CC Top Unplugged. Gott, wie langweilig. So ein Slide-Solo auf der Akustik. Mit dem Salzstreuer. Ja, ist recht so. Wann spielen wir? Ehrlich, genau der Typ, der mich da angesprochen hat, der hat mich dann gefragt, ja, wann spielt denn ihr wieder? Ja. Keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht genau. Ja, da gibt es gar nichts mehr jetzt, oder? Ist nichts mehr, außer halt am Geburtstag. Okay. Ja, sonst nicht, ne? Aber das können wir heute ja mal alles sprechen. Groß besprechen. Sind ja alle Besprechungsgeprüft. Relevanten, doch, oder der Ralf ist nicht da. Aber jetzt pass auf. Soul minus Man. Muss hier umschalten. Punkt. Minus Mann. .de. Soul-Man.de. Na schau her. Ja. Das ist der falsche. Ja, das ist auch schön, aber. Sag mal mein Wikipedia. Oh, wir sind Mann. Bei Google nicht relevant. .de. Darum müssen wir es öfters mal eingeben, damit es hochpoppt. Na, schau her. Müssen wir mal einen Bot bauen, die, der da... Die Band gründete sich... Weil es nicht anders durch ging. Durch Zufall. Es lässt sich nicht vermeiden. Entgegen aller Prognosen... Unser Herz schlägt für MAN. Ja, was gut. Da alles drin? Das ist wohl so. Guck mal, müssen wir mal die Texte reviewen. Neben jeder Menge Sonnenschein war noch jede Menge MAN zum Anfassen und Miterleben gekommen. Ach, das ist vom Familienfest oder was? Ich stelle mal ab. Ja, magst du noch eins oder? Auswärtiges Heimspiel auf dem Familientag. Ja. Das ist die, war schon richtig die cool. Die Silke, die macht da die, ja, die macht Texte das immer. Ist, das war cool. Schon amtlich. Das ist für ein richtig cooles Bild, gell? Ja. Sehr, sehr cool. Wahnsinn. Und Herr Skirt, der Peter halt, jetzt haben sie doch geantwortet. Der Armin schickt eine Festplatte nach Nürnberg irgendwie hin. Und dann hauen sie das. Dann kriegen wir das komplett in den kompletten Film. Ah, cool. Von dem. Was die gefilmt Display, haben. Ja. Ah, das ist cool. 50 Gigabyte. Ja, HD 48.000 oder was? Wahrscheinlich. Richtig fett. Fett das. Also, nee, nicht since I met you, baby, sondern. Come and join me. Nee, wo ist hier? Das sind Soulmen. Nein. Nein. Falsch. Wann spielen wir eigentlich? Ich persönlich spiele ja am Samstag wieder. Okay. Lindenkeller in Freising. Freising. Mit der Captain Kombi. Okay. Das soll ganz schön sein da, muss ich mir sagen. Also wieder falsch. Achso, jetzt hast du doch mal eins gekriegt. Ciao, stehst du da. Ja, das ist höhere Gewalt. Oder? Also, da kannst du jetzt nichts sagen. Ich kann dir höchstens helfen, notfalls. Hautner, Heilkofenschlüssel. Das ist halt dieses WordPress-Ding da, gell? Das sind irgendwie alles einzelne Artikel, die hintereinander stehen. Ja, das ist die Installation, die ist ja so vorgefertigt von 1 und 1, glaube ich, oder so, ne? WordPress kann eigentlich mehr als das, aber gut. Passt, reicht ja. Ich meine, was ist jetzt hier Newsletter? Kommentare? Facebook? Irgendwo muss doch ein Menü sein. So, ist eh gleich weg. Aber das Bild ist richtig cool. Das ist gut geworden, das ist cool, das neue Bild, ja. Das war der einzige und das beste Ergebnis. Ich habe keine Sonnenbrille auf und keine Krawatte an. Ich falle unangenehm auf. Aber, nein, gesagt. Aber das ist, du hast halt da keine Kappe. Das ist genau ja, ich so, hätte die frisch lackierte mit dem Autolack haben können. Scheiße, ich habe nur eine rote. Das war kein Autolack, das war cool. Ein Baumarkt. Für innen und außen. Für innen und außen. Und für Krawatten. Stand extra drauf. Kunstharz. Für Krawatten geeignet. Brust. Vor allem, wenn die Krawatte auf dem weißen Hemd getragen wird. Das hätte bestimmt total super ausgesehen nach dem mit der Schwitzerei, weißt du? So dreckig hier, schwarz, ihr kennt das. Das war mal ein Ahornhals auf dieser Gitarre. Jetzt ist Rosewood, schau. Und jetzt noch ein bisschen Palisander. So, dann würde ich noch eins bestellen und dann trinken wir zusammen aus, ja, oder? Dann müssen wir wohl los. Ja, 20 Minuten. Vielleicht, sag mal, wenn ich jetzt blöd, der muss doch stehen. Der muss doch nächste Auftritte irgendwo stehen. Termine oder Menüs? Was? Termine, suche ich nach. Ja, aber auf dem Handy ist sowas auch immer irgendwie so suboptimal. Jetzt gehe ich auf die Termine, Volltextsuche. Ich weiß auch blöd, wenn man da so eine Website anschaut und auf einmal die eigene Fresse. Ich kann da gut mit um. Das eigene Gesicht ständig rausklotzt. Das ist komisch. Das ist das Logo. Schnellste Service in der Stadt. Super. Ja gut, wenn wir gleich in den Saunabereich gehen, auch Proberaum genannt, dann hast du die zwei Bier ausgeschwitzt, aber so kannst du gar nicht gucken. Ja, ich hab's halt gedacht. Wie viele Quadratmeter sind das? 32 Grad halt angesagt draußen. Und ich hab gedacht, boah, und wir sitzen da unten drin und das sind vielleicht 20. Weniger, würde ich sagen. Was ist das? 16 Quadratmeter mit 7 Leuten. Ja. Und die Lüftung durchschnittlich alle 1,5 Stunden entspricht einem Sauerstoffgehalt von 2%. Und der Rest sind alte Männer. Man gönnt sich ja sonst nichts. Der Geruch von vom Wind. Das ist Rock'n'Roll. Ajo, ich dachte, es stinkt. Ich dachte, es ist alles komisch. Definitiv. Alle sagen Rock'n'Roll, aber es riecht wie alte Socken. Die riecht trotzdem nach alten Socken. Ah, sehr schön. Dankeschön. Dirk Mölle, der ist gut. Der ist fit. Der kennt die Bestellung, bevor sie ausgeführt wurde. Ja gut, der hat das T-Shirt gesehen. Ja. Ich glaube, er war auch hier, wo wir gespielt haben. Ich werde mal der weiß, was wir wollen. Ich werde mich noch umziehen. Maske. Kommt's Fernsehen heute? Soulman. Ja, aber im Geburtstag müssen wir uns schon überlegen. So, irgendwie ein, zwei Sets. Was du magst, das ist euer Geburtstag. Eigentlich. Wenn du sagst, ich kann auch alleine ein paar Lieder machen, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Stellst du eine Akustikgitarre hin oder so? Ja, genau. Ja, haben wir auch schon gemacht. Das war so neulich die Julia, gell? 14? Ja. Also wir haben so ein Fest gefragt, ja, ob wir mal wieder was aufnehmen können. Also quasi, sie hat es ja schon gehört. Ich habe es ja nicht gehört. Ich gehört habe, mich ja nicht und, gehört. Ja, sie wird gern von Bruno Mars irgendeins mit. Ja, also auf dem Geburtstag. Boah, hat sie die Idee. Boah, das wäre cool, ja. Also wenn du dich traust. Ja klar. Super Sache. Ja. Ja, aber sie trauen so viele Leute. Bruno Mars ist dieses 1, 2, 3, bla bla bla. Ja, nee, also nein. Nein, das nicht. Es gibt zwei von dem, wo ich auch schon. Also einmal Count on Me. Ja, genau, you can count. Oder Lazy Song. Genau, das würde auch fallen. Und Lazy Song, aber es gibt noch einen dritten, den haben wir neulich im Auto dreimal gespielt, weil das richtig cool war. Ja, und zwar. So, jetzt rattert das alte Gehirn. Naja. Frag doch mal das große Orakel. Genau. Papa Google. Papa Google. Sag mal. Nee, das war ein richtig cooler Song, ein sehr, sehr ruhiger. Also ich kenne nur dieses You Can Count On Me. Ja. Right, one, two, three, yeah, people. Just the way you are, genau. Just the way you are. Ist das so, so ein bisschen, nicht bös gemeint, aber schnulzig, oder? Ja. Das ist so dieses... Ja, aber, ja, das wollt ihr machen, das wollt ihr aufnehmen. Ja, gesagt, klar. Aber nur ein Playback finden. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn sie nicht allein wäre, wäre es für sie einfacher. Ja. Ich hab, war alleine zusammen machen. Wie viel brauchst du? 7 Leute haben wir unten im Keller. Notprobe. Mustang Sally wäre schön, dann könnte sie singen. Und aber da hätte sie nicht die Stimme dafür. Ja, die hat schon sehr zart. Sally, right. Das gehen, oder? Ja, aber wir müssen am Background die hat, arbeiten. Die hat Kopfstimme, so zart. Also die Dinge hat sie, Jasmine Thompson, das macht sie sehr gut. Okay. Die singt genauso. Ja. Perfekt, das kann sie eins zu eins. Ja. Aber Jasmine Thompson, ist es was? Liedtechnisch, songtechnisch? Ja, kennt das, man ist das? Diese, das ist so eine 14-Jährige, die entdeckt wurde. Aha. Aber nicht diese, die erschossen haben da im Einkaufszentrum, oder? Haben sie auch jetzt irgendeine so eine Pop-Lady da aus YouTube? Hoffe nicht, ich habe keine Ahnung. Naja. Jasmine Thompson, das sind so irgendwie die DJs haben die entdeckt, ja. Oder und so ein Cover gemacht und super abgeräumt. Die hat eine ganz zarte Stimme da, Jasmine. Was ist der Hit? Die hat einen super Hit gehabt. Oh, so ein Jude eigentlich, sieht der Julia sogar ähnlich. 14? Die ist als 14-Jährige und aber die ist jetzt 16 nicht mehr 14 oder so. Ja. Also das wäre ja, aber nicht alt, also richtig. Ja. Ich glaube, ich habe einen Whisky zu Hause, der älter ist. Ja. Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Dass das so ist. Ja, irgendwie, die hat halt so ein paar Hits schon gehabt. Auf jeden Fall, diese Stimme hat sie und das kann sie. Ain't Nobody, genau. Und das haben wir aufgenommen. Ain't Nobody Loves genau. Me Better. Das ist, genau. Aber, das ist aber ein Cover. Richtig. Ja. Und zwar von Chaka Khan. Genau. Ja. Aber halt, feel this way. Genau. Aber halt ziemlich zart und irgendwie ein bisschen Hip-Hop und. Ain't Nobody. Aber das ist so ihr Stil. Das könnte sie gut. Auf jeden Fall hat sie dann natürlich gesagt, ja, das würde sie gerne machen. Und ich habe gesagt, boah, ja klar, gerne. Und am liebsten halt so vielleicht du, also so quasi. So, dass ich helfe, ein bisschen, ja. Dieses Ain't Nobody oder was? Man, oder das von Bruno Mars. Kann man sicher drauf schaffen, die zwei. Das ist ja jetzt nicht das, ja, ja. Das, der große Auftrag. Ja. Mal sehen, ob sie. Ja, melde dich dann. Für sie wäre es. Weil es ein extremes Outcoming. Weil ich, ja, aber das. Also, wenn du quasi. Stand heute, ja. Darf ich es nicht einmal zeigen, jemand. Ja, und dann wird es gleich mal. Würde sie vor live. 100 Leuten live singen. Na gut, dann ist er vielleicht gerade. Das glaube ich erst, wenn sie da oben sind. Wenn jemand dabei ist, der so ein bisschen die. Ja. Ja, ja, ja, ja, genau. Das schon mal gemacht hat. Ja. Vor ja. 5 Leuten oder 6. Im Wohnzimmer. Nein, im Keller. Weißt du, dass das schwieriger sein kann vor 20 Leuten, die du gut kennst, als vor ja. 20.000, wo alle fremd sind? Ja, ja. Finde ich viel schwieriger. Wenn die ja. Eltern dabei sind und was weiß ich. Und richtig. Am besten noch so eine ganze Horde anderer Musiker, die dann so. Ja, ja, ja. Direkt ja. Hier den. Nein, du kommst nicht in den Recall, das ist doch nix. Hey, das macht man. Du musst so laufen, Zettel. Recall. So ein Jury-Desk aufbauen. Ich habe kein Foto von dir. Das stimmt, aber genau diese Situation werden wir haben. Aber dafür. Okay. Nein. Ja, ich bin für jeden. Das hat mich vor 10, 20 Jahren gekümmert. Oder gestört. Ja. Mich stört auch nichts mehr. Auch nichts mehr. Das ist ja. Natürlich, klar, wenn du so Soulman und solche Erfahrungen auch schon hast, dann ist das. Also quasi. Da kann eigentlich nichts passieren. Das kann nicht so schlecht sein. Das kann gar nicht so schlecht laufen. Das ist da schwierig. Vor allem durch die ganzen Kneipen und Club-Gigs, weil das ist letzten ja. Endes. Das klingt immer blöd. Aber das ist eigentlich die harte Schule, wenn du irgendwie da aufschlägst. Die Leute kommen ja nicht, weil sie Musik hören wollen, sondern zum Saufen. Und wenn du schaffst, irgendwie, dass die Spaß dran haben, was du da machst, das ist ja Ja, glaube ich. Wenn die Leute 80 Euro zahlen für eine Eintrittskarte, um dich zu hören, dann ist das sowieso... Durch Heimspiel. Ja, dann kannst du ja Hänschen klein spielen. Du hast schon gewonnen, bevor du angefangen hast. Ja. Du kannst nur noch verlieren, doch indem du dich extrem blöd anstellst oder ja, indem arrogant. Du nicht kommst eigentlich. Genau. Oder arrogant daherkommst. Oder arrogant, eine Dreiviertelstunde abservierst. Ja. Habe ich mal gesehen, David Bowie irgendwo live auf der Lorelei, der war so lustlos. Da hat keiner dran Spaß gehabt. Hat er nur die Sachen von seinem neuen Album gespielt, die alten Dinger nicht, und dann ist er gegangen. Weiß ich nicht. So extrem diese Gigs da. Also ich spiele alles vom Neuen, die alten Sachen interessieren mich nicht. Ja. Die will jeder hören, aber mich, ich mag es nicht mehr spielen. Ja. Also lasse ich es weg. Da mag ich Clapton zum Beispiel, der spielt Layla immer noch so, als wenn er gerade gestern erfunden hätte. So nach dem Motto, habe ich gerade, ist mir gerade hier. Ja, so, das ist so fantastisch. Und auch die ganzen Soul-Jungs, ne, die spielen auch immer dasselbe, aber so Tower of Power, ja, Hammer, ja, hier, ja, zack. Ja, das war ein Erlebnis, ja. Und jetzt noch mehr, nachdem wir die ganzen Dinger kennen und wissen, wann das Arbeit ist, ne? Ja. Ja. So, ich schau mal ins Glas, wie spät das ist. Ja. Fast 8 Minuten. Presshalbe. Wir müssen ja nicht immer die Ersten sein, oder? Mhm. Letzte Stunde haben wir da vor der Tür gestanden, oder? Stimmt. Presshalbe auch. Stützbier nennt sich das. Stützbier. Quasi, man kann auch vor dem Proberaum Spaß haben. Man kann auch schon vor der Probe Spaß haben, ja. Oh Mann. Gestern habe ich nicht. Mal sehen, was dabei rauskommt, aber vor ein paar Tagen habe ich einen Rat angeschrieben. Rat? Unseren Personal. Ah, okay, ja. Sabbatical nächstes Jahr. Hey Holger, das wäre eine Sache. Und dann? Mach mit, machen wir nur Musik. Genau, ich muss mir noch überlegen, was ich dem am Montag erzähle. Schmerzen beim Wasserlassen. Eine oder Phobie gegen das Y auf der Tastatur. Wieso brauchst du doch keine Begründung? Oder musst du das begründen, warum du das machen willst? Ich habe keine Ahnung, wie ich das da erzähle. Also, momentan hast du ja in diesem ganzen Programm, was wir da haben, dieses Pace, alles wird besser ist Programm, rennst ja offene Türen ein, wenn du sagst, ich möchte gerne halbtags arbeiten oder ich möchte Sabbatical machen. Die freuen sich ja über jeden, der nicht. Über jeden, so über richtig jeden Euro, der nicht. Ja, genau. Ja, mal sehen, weil ich habe gehört, dass unser Beitrag für Pace schon durch ist. Ja. Ich weiß auch nicht, wie das quasi. Ja, aber natürlich mit ihm. Endes. Ich muss auch an ihn gehen. Ich habe MEC, wollen nichts wissen davon. Die haben mich gleich zu ihm geschickt. Ja, ja. Ich wollte einfach mal fragen, wie das so ist. Ideal wäre so eine Konstellation. Sommer 2017. Ja. Mein Ding. Genau. Und dann als Freelancer noch ein paar richtig teure Projekte durchziehen. Ja. Ich schmeiß hin, damit die nachher die Scheiße aufsammeln kann, genau, als Freelancer. Mein eigenes Zeug als Freelancer dann mal richtig machen. Ich halte die ganze Zeit mit den Indern Kontakt und sage alles. Guter Businessplan. Was sie versauen sollen, damit ich es nachher richtig... Nein. Das war ja eigentlich der Sinn von den Indern. Ja. Für quasi... Macht mal. Ja, aber Sabbatical ist halt, muss halt schauen, wie es finanziell geht. Ne? Das ist generell ist das eine super Idee, aber musst du nicht vorarbeiten eigentlich ein Jahr und ja, dann irgendwie. Also das kommt drauf an, ob das wäre ideal, wenn ich habe ein bisschen gelesen im Urlaub. Ja. Hat ja WLAN, hat ja Zeit. die beste Konstellation ist das, dass die Firma sowas anbietet und sagt, du kriegst ein Jahr lang halbes Gehalt. Ja. Das erste halbe Jahr kriegst halbes Gehalt, arbeitest voll. Ja. Das zweite halbe Jahr kriegst null halbes Gehalt, aber arbeitest überhaupt nicht. Ja. Das heißt, du bist permanent angestellt, du bist permanent sozialversichert. Aber dann hast du nur ein halbes Jahr Sabbatical eigentlich. Aber immerhin. Immerhin. Immerhin. Sechs Monate? Ja. Nur zu Hause sitzen? Nee. Da kannst du auch mal deinen Netflix-Account mal richtig... Amazon Prime? Ja, genau. Also erst ja, Amazon Prime, genau. Komplett. Mal alles durchschauen. Ganz geil. Ja, genau. Und endlich mal Bundesliga, weil ich schaue überhaupt keine Bundesliga. Aber Sky. Nee. Ich muss schon sagen, ja. Aber wenn ich Sky, dann schaue ich auch Bundesliga. Basketball. Ja. Fußball. Rhythmische Sportgymnastik. Und die Paralympics ziehe ich mir komplett rein. Von hinten. Ja. Das ist zum Beispiel der Kugelstoßer im Rollstuhl gestern. Ja. Aber die können rein. Ja, cool. Die sind fitter wie unser eins. Aber richtig. Kugelstoßen, ja. Die fällt mir auf den Fuß. Nee, der war richtig fit, der Klang. Nein, Schmarrn, also natürlich. Also ich hätte, sag mal, ich muss auch schauen, was ist familienkompatibel, ja, bei den ganzen eigenen Plänen. Und da fällt dann schon einiges weg. Ja, aber hieß das, du würdest mal aussteigen auch, mal weg von daheim oder eigentlich was? Eigentlich, ja, würde ich schon. Aber das ist natürlich schwierig. Ja, das ist schwer zu argumentieren daheim, ne? Das kann ich mir schon vorstellen. So, pass mal auf, mein Dier. So, also ich habe das Ticket hier liegen. Genau, da steht morgen. Australien One Way. Ich versuche alles, um dort einen Rückflug zu organisieren. Genau. Ich schwör's. Ja, ich schwör's. Ich habe auch ein Schlauchboot dabei. Nein, das wäre ja nicht. Aber ich kann das gut verstehen. Dass wir können gerne nachkommen. Irgendwann. Ja, packst halt die Kinder ins Auto und kommst nach. Ja, auf dem Landweg nach Australien. Blöd. Ich würd meine Akkus alle aufladen, Fahrrad packen, ja, und dann ans Rote Meer fahren. Mit dem Rad. Ja. Wo? Wolltest du noch eine Solarzelle oder irgendwas draufpacken aufs Rad? Ja. Oder, was auch interessant ist, Bundesfreiwilligendienst. Was ist das? Du kannst dich für ein Entwicklungshilfeprojekt melden und kannst dann in Afrika Solaranlagen auffahren. Das ist aber auch nicht richtig Urlaub dann. Urlaub ist das, was man draus macht. Aber Urlaub ist, was du draus machst. Naja, Urlaub, was heißt schon Urlaub? Ich weiß auch nicht. Nichts tun. Nichts tun ist für nichts. Nee, Sachen tun, die Spaß machen. Das ist für mich Urlaub. Richtig. Ja, okay, aber das ist ja nicht unbedingt mit Urlaub verknüpft. Das ist ja, das hat eigentlich mit Urlaub wenig zu tun. Spaß macht. Du machst Urlaub, oder sagen wir so, normaler Urlaub heißt auch nicht unbedingt nur das zu tun, was dir Spaß macht. Weil der Urlaub ist ja irgendwie so irgendwie familienorientiert. Ja, genau. Also irgendwie so. Italien, nach dem Motto für die Münchner ist ja Urlaub in Italien wie zu Hause bleiben, nur mit wegfahren. Teutonengrill. Ja. Pizza statt Weißwurst. Ja. Ja, das hat man ja, da waren wir ja, das hat man ja genau alles. Das ist auch irgendwie, aber es ist. Urlaub. Auszeit. Ist, glaube Auszeit, ich, das Wort. Genau, Auszeit. Ja. Auszeit. Jakobsweg mit E-Bike. 42 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Pött, pött, pött, pött, pött. Achso, du machst da nicht pött, pött, pött. Ips. Macht ja genau. Pst. So eine Presslufthupe statt Klingel. Ja. Weil, sonst dauert es zu lang, bis die alle weggehen. Nur Plätzchen. Urlaub. So selbstbestimmte Zeit heißt quasi 5 Tage in der Woche in der Fußgängerzone. Mit Bällen jonglieren. In diesem Drecksbüro, wo man doch immer auftauchen muss morgen, der Erste in der Schlange zu Ja, ich habe ja oft dieses Bild von Lemmingen, ne? Wenn ich aus der S-Bahn steige und alles Richtung Arbeitsplatz läuft. Ja. Das ist ja noch die Baustelle, wenn einer in das Loch fällt. Ich habe immer das Gefühl, die fallen 20 andere hinterher. Einfach so. Ich muss. Und die sind schnell immer. Die rennen ja richtig zur Arbeit. Ja, ne? Da frage ich immer. Weil die Zeit, es geht auf die Zeit. Es geht auf die Zeit. Ich nehme jetzt Lebenszeit. Immer. Da ist ja so ein Kiosk auch, ja? An der Ecke der S-Bahn. Ja. Da kann man auch mal vorbeischauen. Ja, weshalb? Ich meine, jetzt wollen wir uns doch mal nicht stressen hier. Aber es geht alles auf die Lebenszeit, auf die Arbeitszeit. Nee, der Anreiseweg ist ja noch meine Lebenszeit letztendlich. Ja. Ist ja erst, wenn ich eingestempelt habe, ist ja, und ja. Bis dahin möchte ich machen, was ich will. Genau. Du kannst nur versuchen, die Zeit zu optimieren, die du außerhalb der Freizeit, Arbeitszeit machst. Aber wenn sie dadurch wertlos wird, bringt es nicht viel. Hä? Wenn sie dadurch wertlos wird, ja. Dann bringt es auch nichts. Naja, mal sehen. Aber irgendwas muss man machen. Ja, ist eine coole Idee auf jeden Fall. Jahren. Mal schauen. Mal gestalten. Ja, denk mal drüber nach. Ich finde das eine gute Idee. Ich könnte mir das im Moment nicht leisten, wenn ich jetzt dann wie... So schon knapp, wenn du dann noch da sagst. Ja, so, ja, ja, ja. Aber gut, mit meinem Hausfrauenvertrag habe ich ja fast Sabbatical sowieso schon. Genau. Teilzeit. Wenn ich jetzt überlege, dass ich morgen und übermorgen Homeoffice habe. Wow. Und am Freitag Urlaub? Buh. Ja, mei. Ja, gut. Man muss ja vorwärts gehen, ne? Ja, ja, du musst ja. Ja. Anruf in Abwesenheit. Wir müssen hier los, oder? Alex Kohler. Ne, das ist jemand anders, das ist nichts Schlimmes. Aber es ist schön, dass wir rechtzeitig anreisen können, um das Mischpult aufzubauen. Ja, ja, das ist schon praktisch. Jetzt schreibst du mal locker in die Gruppe, ob der Peter schon da ist, ob wir schon aufbauen können. Ist endlich jemand da, damit wir mal hier anfangen können. Oh ja, wir machen jetzt ein Foto von uns. Und ein Selfie sagen, auch noch. Kann uns irgendjemand... Wir wissen den Weg nicht. Vorschlag. Die drei neuen Nummern vor. Boah. Ja, das Cold Day in Hell. Wenn uns jemand sagt, was die drei Nummern waren, dann... Dingens hier, Superstitious und was war es noch? Noch irgendeins. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir so ein Selfie noch, oder was? Mhm. Ich muss aber den Daumen aus dem Bild nehmen, sonst ist es blöd. Spider-Man, ja. Okay, super. Wir würden gerne aufbauen. Ja, ich weiß, wir müssen leider, glaube ich, los. Ja. Was? Ihr sagt Bescheid, ich mache noch eine Runde. Wir würden gerne aufbauen. Aber Holger, irgendwann, ne, müssen wir zwar uns mal Zeit nehmen und mal richtig eintrinken gehen zusammen. Wenn du dann Sabbatical hast und ich habe meinen Hausfrauenvertrag, müssen wir in der Arbeitszeit machen. Morgens an der S-Bahn. Da warte ich dann schon. Da sind meine Kumpels alle, du. Wir retten den Regenwald, wir trinken Krombacher. Um 7.30 Uhr stehe ich dann an der S-Bahn. Und helfe dir, den Laden hochzuschieben. Ja. Manchmal hätte ich da Bock drauf, genau sowas zu machen, so ein Kiosk irgendwo, weißt du, wo du irgendwo so machen wir die Sinnflut. Naja. Aber mit Familie ist schwierig. Ist schwierig. Alleine sieht das ganz anders aus im Moment. Da. Mhm. Kannst ja locker flockig. Gott sei Dank halten die uns vom vollständigen Absturz. Ja, also, das hast du schön gesagt, ja. Kann mal jemand aufmachen. Ja. das Mischpult runter. Wir brauchen eine Webcam vor der vom Proberaum, ob schon jemand da ist oder nicht. Runtertragen. So, jetzt schauen wir mal hier. So, hier gibt es Beschwerden. Oh, auf Twitter. Da sagt man, das nennt man also Probe. Ja? Sagt das ist man von, da? Ja, ist vom Ungelogen-Podcast. Nee, halte mal. Ich hab nur das Bild vertwittert. Ich habe nur das Bild vertwittert mit den beiden Bieren und dem Zoom. Und habe gesagt, wir treffen uns zur Probe. Du hast es getwittert. Also ich, natürlich. Ich bin ja kein Twitterer. Und ich twitter immer. Das heißt, du hörst einfach nur diesen Satz, das Bild. Genau, also hier, pass auf, ich habe das so, warte mal. Woher wissen die, dass du proben solltest? Weil ich gesagt habe, dass heute Probe ist. So, dann habe ich gesagt, läuft. So, und dann haben die gesagt, nennt man Probe, ist unverschämt. Ist unverschämt, ja. Und auf dieses Bild haben 1, 2, 3, 4, 5 Leute ein Herzchen geschickt. So, so. So sind die drauf. So geht das. Ja, sehr nett. Ich könnte sie auch beim Namen nennen, weil ich kenne die nämlich größtenteils. Als auch der Ungelogen-Podcast, dann der Martin vom Metacast. Da geht schon wieder das hier. Ja, Marc Litz, du musst hupen hier. Du bist ja auch nur im Urlaub eigentlich. Was Michael hat Kopp, der gepostet? Der hat nur ein Herz geschickt. Das, nee. Oh, jetzt ihr. Oh, jetzt wird's ernst. Die Soulmen haben zurückgeschrieben auf WhatsApp. Ja, hier. Ich bin hier drauf. Ja. Ach so, das ist das. Ja, genau, das habe ich jetzt gekriegt. Würden gerne aufbauen. Kann mal jemand das Mischpult? Gut, ja. Ist aber auch ein schönes Bild geworden, muss ich sagen, an der Stelle. Ja, super. Ich glaube, jetzt müssen wir uns tanken. Ja, ich glaube auch. Dann mache ich hier mal aus, oder? Abend im Chaos. Dann machen wir mal aus. Mal gucken, ich würde das dann da auf diesen Block stellen, mal gucken, wenn die Geräusche nicht arg so schlimm sind. Und tschüss. Servus.